You'll Never See Me Cry, das waren die Ephemerals, Band um Hillman, Monde, Green und Wolfgang Valbrun, der ist der Sänger, wohnen in London und haben mit Chasing Ghost eine neue Platte veröffentlicht, für alle Freunde des Souls sehr zu empfehlen. Bill Weld solltet ihr alle kennen, wurde schon rauf und runter gespielt hier beim Sunday Service seit Jahren, schottischer, aus Glasgow stammender Jazzmusiker, der keine Berührungsängste zu Indie-Pop hat und eine Platte veröffentlicht hat mit dem Titel Bill Welds and Friends, die heißt Nursery Rhymes und hat Freunde eingeladen hier bei diesem Song. Three Blind Mice sind zu hören, Karen Mendler und ja, als Backingband Yola Tango. See Three Blind Mice, das waren Bill Wells und seine Freunde, Bill Wells and Friends in diesem Fall, waren das Karen Mandler und Yola Tango. Dass Bill Wells mit anderen Leuten musiziert, ist ja seit einiger Zeit bekannt, vor allen Dingen durch das National Jazz Trio of Scotland, was weder Jazz macht noch ein Trio ist, sondern einfach Bill Wells mit einigen Leuten, die dann Weihnachtssongs covern oder sonstige Sachen irgendwie machen, was immer schon sehr nett klingt. Die neue Platte jetzt, Bill Wells and Friends, ist weniger pop-affin. Klar, es ist auch nochmal Popmusik, aber nicht mehr so seicht wie vielleicht das National Jazz Trio of Scotland. Dafür ist auch schon alleine die Auswahl an Gastmusikern verantwortlich. Yola Tango sind bei fast jedem zweiten Song mit dabei. Die haben sich richtig gern gehabt wahrscheinlich und haben einfach viel miteinander gemacht. Dann eben gerade gehört Karen Mandler, Norman Blake von Teenage Fan Club ist mit dabei. Dann Bridget St. John, eine alte Sängerin aus den 60ern, hat er ausgegraben. Viele, viele andere Leute. Das klingt manchmal wirklich richtig, richtig nett. Hier nochmal Bill Wells zusammen mit Isobel Campbell und Amy Allison. Der Song heißt Polly Put the Kettle On. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have tea. Suki, take it off again. Suki, take it. Aufsetzen oder den Kettle aufs Kessel aufsetzen für den Tee, so muss das wahrscheinlich heißen. Das war Polly Put the Kettle On, Bill Wells zusammen mit Isobel Campbell und Amy Allison, das Ganze von dem Album Nursery Rhymes. Bill Wells macht ja auch Musik zusammen mit Aidan Moffat, dem ehemaligen Sänger von Arab Strap. Da gab es Anfang des Jahres eine LP und jetzt nochmal eine EP mit 4 Songs drauf. Die heißt DLF77 Would Like to Chat und hier kommen die beiden, Bill Wells und Aidan Moffat mit Dance Profane. I wake up alone and confused in a strange bed to the sound of slow strings and plucked harp. Then I slowly realize where I am and remember you set your alarm to Radio 3. I let it play on, sit up and study the pictures on your walls, then flick through your trashy records and highbrow books before I jump in the shower and use your soap and your shampoo, your towel and your toothbrush, and a strange taste in toothpaste. I find my clothes on the front room floor and help myself to muesli and juice, and find a note with 3 kisses taped to the kettle. I wash your dishes from last night, the plates and the pots, the wine glasses and the crisp bowl. I play my next move on the Scrabble game we abandoned for bed, although I sneak a little look at your tiles first. I leave the flat, lock the door with your spare keys and post them back through your letterbox. As I step into the street, a troop of toddlers in day-glow waistcoats wave a hello as they march by 2 by 2. Walk past the pub in the primary school and stop for a rummage through the records in the charity shop. And by the time I reach the church, there's wedding debris everywhere, so I pick up a fistful of confetti and throw it over a swooning teenage couple who thankfully laugh as I stroll on home. I stop at the corner shop for some hangover supplies, and for the first time since I moved into this neighborhood, the usually grumpy old cow behind the counter shows me what her smile is like, and it's beautiful. When I make it home, there's a big red bill waiting for me, and a note from the guy downstairs about a damp patch on his ceiling. I bin them both and go straight to the computer and check this morning's Radio 3 playlist and find the tune I'm looking for. I buy it, transfer it to my phone, and take it back to bed. Den Sunday Service, das gerade eben waren Beat Happening mit ihrem Song In Between. Beat Happening wurden 82 gegründet in Olympia, das liegt im US-Bundesstaat Washington. Damals haben Calvin Johnson, Heather Lewis und Brett Lansford eigentlich Maßstäbe gesetzt, ohne das wahrscheinlich genau zu wissen. Sie haben fusioniert Popmusik mit Punk und Dilettantismus und Lo-Fi und alles, was irgendwie das, was man nicht konnte, musikalisch hergegeben hat, um das zu einem breit zu verrühren, und haben damit tolle Alben, tolle Musik gemacht. Und das Debütalbum von Beat Happening, selbst betitelt damals, erschien vor genau 30 Jahren. Und aus diesem Anlass gibt es jetzt eine Compilation mit dem Titel Look Around. Darauf sind 23 Songs zu hören aus dem Fundus von Beat Happening, von den ersten bis zu den letzten Songs dieser Band. Und das hier ist Album der Woche beim Sunday Service. Am bekanntesten dürften sie sein mit diesem Song hier, Beat Happening mit Indian Summer. Breakfast in cemetery, boy tasting wild cherry, touch girl apple blossom, just a boy playing possum. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Love the Broadway. What is that cheerful sound? Rain falling on the ground. We'll wear a jolly crown. Buckle up, we're wayward bound. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer and go a separate way. Thank you. touch your hem, you say. Let's stroll down Martin Way, pick plums, abandoned farm. Who let norms come to harm? We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Then go our separate ways. Cover me with rain. Walk me down the lane. I'll drink from your drain. We will never change, no matter what they rain. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer and go our separate ways. Motorbike to cemetery, picnic on wild berries, French toast with molasses, croquet and baked Alaskas. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. We'll come back for Indian summer. Cover me with rain. Indian Summer, oft gecovert, das gerade eben war das Original von Beat Happening und zu finden auf der neuesten Beat Happening Compilation Look Around zum 30-jährigen Jubiläum ihres ersten Tonträgers, zumindest ihres ersten LP-Tonträgers. Mit Beat Happening wurde 92 auch gleichzeitig K Records gegründet. Das Label wurde von Calvin Johnson, wird immer noch von ihm geführt. Und war Plattform für viele, viele Bands. Das erste Beck-Album ist dort rausgekommen, die erste Modest Mouse EP. Viele haben dort ihre ersten G-Versuche gemacht, musikalische, und sind dann auch ja, ziemlich bekannt geworden mit Beat Happening. Da ist das nie so richtig durchgestartet. Die Band hat seit 92 mit You Turn Me On kein neues Album veröffentlicht. Die letzte Single, Angel Gun, erschien 2000, also nochmal 8 Jahre später. Sie haben sich nie offiziell aufgelöst, aber ich glaube, die Band war seit Jahren nicht mehr im Proberaum, seit Jahrzehnten nicht mehr auf Tour. Und ja, nicht schade, weil sie wirklich ganz, ganz großartig waren, haben ganz viel aufbereitet, was amerikanisch Indie-Pop betrifft, waren für die Riot-Girl-Bewegung so ein bisschen wegweisend und ja, sind auf jeden Fall wert, gehört zu werden. Deshalb hier Look Around, diese Platte von Beat Happening Album der Woche beim Sunday Service. Hier nochmal der großartige Song Other Side von Beat Happening. Let's fly away. Wipe the slate clean for the umpteenth time. Starting again on a life of crime. On the other side, let's find a place on the other side. A cozy shack full of turpentine. We'll live on bread crust and lemon rind. To the other side. Is turning brown. You make me go treehouse cellar. You're like a bell turned upside down. Let's build a gate to the other side. Then hesitate to carry the bride over a threshold shotgun shot. To the other side, other side, other side, other side. Your side has a favorite color. Your side is turning toolbox brown. My side wants to call red. side, other side. Other side, other side. Other side, other side. This side, that side, let's count down. Hop on a sled and go for a ride. Let the trail of breadcrumbs be our guide. To the other side, other side. Other side. Other side, other side. Other side, other side. Rumpelpop wurde es irgendwann auch Twee-Pop, was Beat Happening gemacht haben. Sie haben angefangen, ihre Instrumente zu lernen und ja, richtige Pop-Songs dann draus zu machen. Ob das nun ja erfolgreich war, es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ganz, ganz großes Kino hier. Other Side von Beat Happening. Look Around ist keine richtige Best-of-Compilation, würde ich sagen, denn da würden dann doch einige Songs vielleicht fehlen, die ich zumindest ganz großartig finde. Aber ja, ein guter Überblick über das Schaffen von Beat Happening. Wer die Band kennt, hat sowieso wahrscheinlich alle Platten im Schrank, und wer sie kennenlernen möchte, für die ist dieses Album hier Look Around auf jeden Fall wert, mal reinzuhören und dann vielleicht dann doch auch noch mehr über die Band zu erfahren. Das hier Album der Woche, Beat Happening mit Look Around, dazu auch mehr auf der Homepage vom Sunday Service unter sundayservice.de. Weiter geht's mit Mist. Hinter Mist verbirgt sich der aus Amsterdam stammende Songwriter Rick Treffers, veröffentlicht die Woche mit The Loop of Love eine neue Platte. Hier sein Song Counting to Ten. I want to feel the change of seasons. I want it all, I want it still. I want to grab before I'm leaving. I'm on the hunt for a last great thrill. I won't hang on now, I've got to leave this place. Got to open up again. I'm not too fond of just repeating, or simply do some remembering when. I've got to travel like I was a young kid. The more you tell me about being zen. I've got to know and feel what moves me. I'm sick and tired of counting to ten. I'm sick and tired of counting to ten. Slow it down, live it now. Be sweet, you're drawn too fast. Breathe in, breathe out. Heaven south, sleeping on. Just look around, hold it now, and hold your tongue, and lift your breath. Slow it down. Thank you. Das war eine Portion Pop aus Berlin mit einer Band namens Man Behind Tree. Die haben gerade eine Platte rausgebracht mit einem sehr komischen Namen, Snow Quell Me, wenn ich es mal so aussprechen darf. Das zweite Werk dieses Quartetts, die ja eigentlich ganz klassischen Pop bieten, eben gerade gab es Goodbye My Gold zu hören. Und weiter geht's mit alten Helden Nummer 4 oder Nummer 5 in dieser Sendung, und zwar mit Hurricane Number One. So richtig alle Helden sind nicht, aber zumindest einer der ehemaligen Mitstreiter, das war Andy Bell, ehemals Gitarrist und Sänger von Ride, hatte Hurricane Number One gegründet, irgendwann so, weiß ich nicht, 96, 97, und haben sich relativ schnell aufgelöst. Jetzt sind sie zurück mit einem Album, Find What You Love and Let It Kill You betitelt. Hier kommen sie mit Crash. Hurricane Number One, der Song Crash vom neuesten Album Find What You Love and Let It Kill You. Ja, und wenn man so eine Reunion hat, kann es auch mal sein, dass da Leute nicht mehr mit dabei sind. In diesem Fall Andy Bell, also der ehemalige Mitgründer, ist nicht mehr dabei. Stattdessen der zweite Kopf der Band damals, Alex Lowe, der nach dem Ende der Band, das war dann 96, drei Jahre nach Gründung sozusagen und zwei Alben war die Geschichte wieder vorbei von Hurricane Number One. Damals stieg dann Andy Bell bei Oasis ein als Gitarrist und Hurricane Number One war Geschichte. Alex Lowe, der zweite Sänger und Gitarrist, machte Solo weiter und jetzt die Band zurück wie aus dem Nichts auf einmal in einer neuen Platte. Das dritte Werk also von Hurricane Number One klingt ganz okay bei einigen Songs. Hier nochmal der Track Round in Circles. Thank you. circles in every way. Makes you feel like you're going nowhere. Makes you feel like you're going nowhere. Circles, das war Hurricane Number One vom neuesten Album Find What You Love and Let It Kill You. Das war auch der Sunnyverse für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens wird der Sunnyverse auch bald demnächst generell Feierabend machen. Ende des Jahres ist Schluss. Nach gut 20 Jahren stelle ich hier den Betrieb ein an dieser Stelle. Und ja, bis dahin sind wir noch 4, 5, 6 Wochen Programm für euch auf jeden Fall dabei. Letzter Song hier, der kommt heute von The Phoenix Foundation vom Album Give Up Your Dreams, auch schon im Sommer erschienen. Nochmal ein kleiner Nachschlag mit dem Song Mountain. Tschüss, bis zum nächsten Mal.